Ich habe im Urlaub die Gelegenheit gehabt, auch die Predigten, die ihr hier gehört habt, auch noch zu hören. Hans-Jürgen hat mir die dankenswerterweise zugeschickt. Das geht ja heute mit der Technik sehr einfach. Wir konnten ein bisschen nachhören. Und ich habe die ein oder andere Predigt gehört. Unter anderem hier den Christian Meyer. Den kenne ich gar nicht. Also ich habe jetzt gar kein Bild vor Augen, aber der ein oder andere von euch war bestimmt hier. Ich habe das als sehr lebendig, als sehr authentisch empfunden, als er über die Sturmstillung von Jesus gepredigt hat und dort uns aufgefordert hat, von Jesus zu lernen. Also so zu handeln wie Jesus. Er sprach ja davon, in dem Boot, im Sturm, sich auch auf das Kissen zu legen. Und auch nicht immer alles selber machen wollen. Und da habe ich mich doch sehr angesprochen gefühlt, weil ich auch gerne mache und tue. Ich habe mir die Predigt vom Ruben Vetter nochmal angehört. Und das ging ja in die gleiche Richtung. Er sprach von Jesus, unser Vorbild. Da gehört ja zu, die Entscheidung zu treffen, so werden zu wollen wie Jesus, so das Verhalten an den Tag zu legen, das nachzuahmen und die Entscheidung, Jesus wirklich zu vertrauen, ihm wirklich nachzufolgen. Und so bin ich irgendwie bei dem Thema hängen geblieben und bei dem Thema Nachfolge und habe den Gottesdienst, die Predigt jetzt einfach mal überschrieben, Jesus, die Entscheidung meines Lebens. Könnt ihr jetzt einsetzen, die wichtigste Entscheidung oder die beste Entscheidung, Jesus, die Entscheidung meines Lebens. Und vielleicht denkt ihr, das ist ja mehr so ein Evangelisationsthema. Aber ich glaube, das geht uns alle immer wieder an. Dass wir uns vielleicht auch wieder ein Stück weit resetten müssen. Dass wir uns ein bisschen eher darauf zurückbesinnen, wem wir denn da überhaupt nachfolgen. Du lädst den Schöpfer des Universums ein. Er möchte in dir wohnen. Jemand, der alle Macht hat über Himmel und Erde. Ja, was Besseres gibt's doch gar nicht. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Und das wollen wir ein bisschen bedenken und ich mag vorher nochmal beten. Ja, Jesus, und wir möchten uns jetzt auf dein Wort hier konzentrieren, das auf uns wirken lassen, das in unser Herz hineinlassen. So bitte ich dich, ja, schließe unsere Herzen auf, dass wir bereit dafür sind, das anzunehmen, uns von dir verändern zu lassen. Nimm uns alle in die Hand und halte alle Störende fern. Danke dafür. Amen. Die Bibel erzählt von ganz vielen Entscheidungen, die getroffen werden, die Menschen getroffen haben für oder auch gegen Gott. Wir haben viel Bibellese gehört. Heute kann man sich ja fast alles auch anhören. Das ist ganz praktisch. Da haben wir beim Frühstück auch ganz viel Gottes Wort gehört und sind da im Alten Testament und immer wieder das gleiche Schema. Ne? Und sie taten das, was Jahwe missfiel. Und wir tappen ja auch sehr oft einfach da rein. Und ja, wenn ich dran denke, das fängt ja bei Abraham an, der große Mann des Glaubens, der Gott vertraut hat, dass er noch mal Vater wird in dem Alter mit der Sarah, die auch so alt war. Wir lesen von David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum war das ein Mann nach dem Herzen Gottes? Weil er Gott immer wieder vertraut hat, weil er immer wieder zu ihm zurückgekommen war. David war kein Mann ohne Fehler. Der hat ganz schön daneben gelangt, aber er hat sich immer wieder auf Gott eingelassen und das hat Gott gesegnet. Auch sein Sohn Salomo, ich sag mal, der hat gut angefangen. Er konnte ja sich im Grunde was aussuchen, hat sich Weisheit gewünscht und Gott hat ihn so sehr gesegnet und hat ihm den Reichtum und alles noch obendrauf gegeben. Und trotzdem am Ende seines Lebens ist er auf Abwege gekommen. Hat er die Götter seiner 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, meine Güte, da auch noch verehrt und das missfiel Gott und das haben seine Kinder noch zu spüren bekommen. Dann habe ich an die Jünger gedacht, die Jesus nachfolgen, die Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Wir haben es in der Lesung gehört. Und so sinngemäß steht da immer, sie ließen alles liegen und folgten ihm nach. Das klingt so einfach. Das klingt so, als wenn es keine Frage gewesen wäre. Ich habe auch an Saulus gedacht, an Paulus, der von Jesus angesprochen wurde, in einer, ich sag mal, recht massiven, radikalen Art. Aber er hat es wahrscheinlich so gebraucht. Und er ist ja auch radikal, hat er sich bekehrt und ist anders geworden. Es hat sich verändern lassen. Und so spricht Jesus im Grunde jeden Einzelnen von uns an. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus jeden Menschen auf der Erde anspricht. Jeder wird die gleiche Chance haben. Die Frage ist, wie reagieren wir drauf? Wie sensibel sind wir überhaupt dafür? Weil wir leben hier in einer Zeit, die uns überschüttet mit Action, mit Sachen, die uns ausfüllen. So, dass wir manchmal gar nicht über das Wesentliche nachdenken. Oder vielleicht sogar manchmal mit Ignoranz reagieren. Und nichts tun. Wie sieht das aus, wenn Jesus dich anspricht? Folgst du auch spontan, so wie die Jünger? Oder fängst gut an und lässt dann nach, so wie Salomo damals? Oder vielleicht spricht Jesus so massiv in dein Leben, dass du gar nicht anders kannst, wie Saulus damals. So ist das ganz individuell. Und die Frage ist, was machst du draus? Der Christian Meyer, Krischi Meyer, hat er immer gesagt, der hat auch immer auf unser kleines Poster da verwiesen, im Glauben wachsen. Ich habe so überlegt, was ist denn wichtig, um im Glauben zu wachsen? Das ist ja ein Thema, das beschäftigt uns schon einige Zeit. Und ich bin so in der Pflanzenwelt hängen geblieben und bin kein Botaniker, das wird meine Frau bestätigen. Also, aber grundsätzlich gibt's ja Wachstumsvoraussetzungen. Das heißt, so eine Pflanze, da muss auch die Umgebung stimmen. Das heißt, sie braucht ein bisschen Platz zur Entfaltung. Sie braucht vor allen Dingen Wärme und Licht. Sie braucht einen guten Boden mit Nährstoffen. Sie braucht Wasser. Und das können wir im Grunde auch auf uns Menschen übertragen und dann kommt vielleicht dazu, anstatt Wärme und Licht, Liebe und Anerkennung und Wertschätzung und Vertrauen. Es braucht eine gewisse Umgebung, in der du wächst. Und das ist nicht für jeden gleich. Wir sind auch anderen Gegebenheiten ausgesetzt. Und so entwickelt sich vielleicht auch jeder anders, aber jeder ist ja auch individuell. Und wenn wir im Glauben wachsen wollen, ist im Grunde das Wichtigste erstmal die Entscheidung für Jesus. Damit geht's los. Und diese Entscheidung ist, ja, wichtig ist eigentlich das richtige Wort. Ruben hatte in dem Gottesdienst das Beispiel gemacht oder hat gesagt, jede Entscheidung hat eine Auswirkung. Er hat, glaube ich, das Beispiel gebracht von der Ampel. Du entscheidest dich bei der Ampel mal bei Grün stehen zu bleiben, dann hat das eine Auswirkung. Oh, wir können uns das vorstellen. Also ich stelle mir das noch einmal in Hamburg vor. Also hupen wäre das Wenigste. Ja? Also ich meine, da wird bestimmt der eine oder andere sogar aussteigen. Ja? Jede Entscheidung hat eine Auswirkung. Und wir sollen Gott, unseren Herrn, mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und das ist auch eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Wir haben das, wir verstehen das manchmal falsch. Wir reduzieren Liebe auf das Gefühl, auf dieses Verliebtsein. Aber ich habe mir ja gerade überhaupt bei Hochzeiten, denkt man ja drüber nach, das ist eine Entscheidung, wo ich mit dem Partner den Rest meines Lebens verbringen möchte. Ich entscheide mich dafür. Und Gott zu lieben ist auch eine Entscheidung. Sonst würde Gott das nicht sagen. Das ist ja schon fast ein Befehl. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Du kannst ein Gefühl nicht befehlen. Du kannst nicht sagen, sei glücklich. Ja, kannst du sagen, aber das kannst du nicht einfach so machen. Oder sei fröhlich. Also wenn einer traurig ist, kannst du sagen, sei fröhlich, das nutzt nicht so wirklich viel. Also müssen wir uns dazu entscheiden, zu lieben. Das Gefühl, das wird sich dann einstellen. Wenn wir Gottes Geboten nachfolgen, wird das Gefühl auch kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber am Anfang steht die Entscheidung. Und dann fragen wir uns, sind wir bereit, das ja zu machen oder auch wieder neu zu machen, also uns ein bisschen zu resetten, wieder bei Null anzufangen. Frag dich selber, wie sieht deine Entscheidung für Jesus aus? Jesus zu vertrauen, Jesus als Vorbild zu nehmen. Wie intensiv verfolge ich das? Wisst ihr, wir hören die Predigten und was passiert? Es gibt so viele Predigten, wo ich sage, die sind gut. Und wenn ich wirklich drüber nachdenke, hat das in meinem Leben nicht so viel verändert. Ich habe gesagt, die ist gut und dann ging das Leben weiter. In Epheser 5 steht, werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Nachahmer ist halt jemand, der, also kein Nachäffer, sondern der das genauso machen möchte wie sein Vorbild. Der dann auch in die Tat schreitet. Werdet also Nachahmer Gottes, ihr seid doch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen. So werden wie Jesus. Das ist Gottes Wille. Er möchte uns in sein Ebenbild verändern. Das hast du bestimmt schon mal, ja, als du dich bekehrt hast, dir ganz fest vorgehabt. Also bei mir gab es auch Zeiten, wo ich das viel, viel intensiver vielleicht verfolgt habe. Und jetzt oder zwischendurch, das ist immer so ein Auf und Ab, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, stelle ich dann immer fest, dass mich andere Sachen vielleicht in Anspruch nehmen und mir die Zeit wegnehmen. Aber das ist kein neues Problem. In Markus 10 steht eine Geschichte, die wir alle kennen. Und ich bin auf die Geschichte gekommen, als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, was hindert uns, diese Entscheidung für Jesus konsequent auszuführen? Hier steht, als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Oh, und dann bin ich wieder da, ne? Was muss ich tun? Ja. Und erstaunlicherweise, Jesus geht mit keinem Wort darauf ein, was er tun muss, sondern hat einen ganz anderen Ansatz. Was nennst du mich gut, entgegnet Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Wow. Der hat das, also ich bin davon überzeugt, dass er das auch so gemacht hat. Das hat er nicht nur so gesagt. Das kann ich ja im nächsten Satz sehen. Jesus sah ihn voller Liebe an. Der hat das wirklich mit ehrlichem Herzen probiert. Den Satz mag ich dir auch zusprechen. Jesus sieht dich voller Liebe an. So wie du bist. Mit allen Fehlern, mit allem dem, was du probierst. Was vielleicht nicht immer klappt, aber auch das, was gut klappt und was sonst keiner sieht. Jesus sieht das und sieht dich voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagte er. Geh und verkaufe alles, was du hast. und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Und jetzt fängt Jesus an zu lehren. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für einen Menschen, in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen. Und ich glaube, jeder von uns besitzt viel. Wir haben heute Morgen, glaube ich, noch drüber gesprochen. Also, ich glaube, wir besitzen unendlich viel und wissen es gar nicht, weil wir so damit groß geworden sind. Weil für uns das völlig selbstverständlich ist, dass Wasser aus dem Wasserhahn rauskommt, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir morgens was zu frühstücken haben. Es gibt so viele Sachen, wo wir nicht, oder wo ich auch so oft nicht dran denke. Und das trifft. Die Jünger waren bestürzt. Und Jesus drückt nochmal in die Kerbe rein. Aber Jesus wiederholt: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Das scheint also wichtig zu sein. Sonst würde Jesus das nicht zweimal sagen. Und da ging auch bei den Jüngern alles los. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Ja, das ist schwierig. Aber Jesus löst das ja auf und sagt: Okay, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und darauf vertrauen wir ja auch. Aber es gibt Dinge, an die wir vielleicht wie der Jüngling gerne festhalten. Der konnte sein Reichtum nicht abgeben. Im Grunde ist es alles, was uns von Gott trennt. Das können sogar richtig gute Sachen sein. Also Sport zum Beispiel ist was Gutes, aber wenn du den ganzen lieben langen Tag und jeden Tag in der Woche Sport treiben würdest, würdest du deine ganze Zeit damit verbringen, dann wärst du wahrscheinlich topfit, aber es würde dich von dem Herrn auch abhalten, weil du gar keine Zeit hast, dich mit ihm zu beschäftigen. Jesus möchte das in einem guten Maß haben, fordert aber erstmal eine grundsätzliche, konsequente Entscheidung für Jesus. Auf der einen Seite sehr radikal, auf der anderen Seite gnädig, weil ich davon fest überzeugt bin, wenn wir nicht wie der Jüngling jetzt weggehen würden, traurig, weil wir denken, wir schaffen das nicht, sondern zu Jesus hinlaufen würden und sagen: Wie kann ich das machen? Dann wird uns Jesus helfen, wird uns vielleicht das ein oder andere abnehmen. Das heißt, der Weg für uns ist auf Jesus zu. Und dann füllt er das mit seiner Gnade auf. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von Wilbur Ries, oder hatte das gehört und habe das dann im Internet rausgeholt. Der beschreibt so aus meiner Sicht so ein bisschen die Realität unter vielen Christen. Und ich rede hier von Christen. Der Autor Wilbur Ries hat unseren Umgang mit Gott einmal so ausgedrückt. Er beschrieb unsere Wünsche so: Ich hätte gerne für $3 Gott. Bitte nicht so viel, dass er meine Seele angreift oder meinen Schlaf stört. Aber gerade so viel, wie es einer Tasse warmer Milch oder einem Nickerchen in der Sonne gleichkommt. Ich möchte nicht so viel von ihm, dass ich einen schwarzen lieben oder mit einem Auswander Rüben ernten muss. Ich möchte Begeisterung, nicht Änderung. Ich möchte die Wärme des Mutterleibes, nicht die Wiedergeburt. Ich möchte ein Pfund Ewigkeit in einer Papiertüte. Ich hätte gerne für $3 Gott, bitte. Das wäre ja einfach. Aber das reicht nicht. das so ein bisschen mitnehmen, das geht nicht. Wir sprechen hier von einer absoluten Entscheidung. Und das hat mich selber erschrocken. Vor dem Urlaub, wir haben ja freitags, nächsten Freitag wieder Leitungsgebet. Beim letzten Leitungsgebet vor meinem Urlaub, das war der Freitag, genau der Freitag vor meinem Urlaub, da konnte ich nicht. Ich habe aber auch erst gar nicht dran gedacht. Ich hatte so viel zu tun und dann war der letzte Tag auf Arbeit, musste früh in Hamburg sein und so weiter. Und dann habe ich um 7:15, also wir treffen uns ja immer rechtzeitig, um 7:15 eine SMS oder eine Mail von Heinrich gekriegt mit einem Spruch. Und dann wusste ich, Heinrich sitzt alleine hier. Also ich habe noch nicht mal, wie abgesprochen, mich donnerstags abends abgemeldet, weil ich nicht dran gedacht habe. Und das erschreckt mich. Da frage ich mich, wie wichtig ist mir das? Und da muss ich mich ein Stück weit wieder resetten. Und da muss ich die Prioritäten gerade rücken. Jesus hat das Gesetz aus Mose, in Matthäus 22 steht es ja, zum wichtigsten Gebot erklärt. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das schließt ja nichts aus. Und das ist auch keine Einschränkung. Das beschränkt dich nicht, sondern es dient deinem Besten. Aber nur wenn du dich darauf einlässt, merkst du, dass es funktioniert. Das ist so, wie Petrus aufs Wasser gegangen ist. Du merkst es erst, wenn du drauf stehst. Wir müssen diesen Schritt, diese Entscheidung müssen wir fällen, müssen wir tun. Und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich manchmal so inkonsequent? Also nicht konsequent. Und es gibt aus meiner Sicht nur einen Grund. Das ist der alte Mensch in mir. Wisst ihr, das wisst ihr ja alle, ich meine, nicht, wem erzähle ich das? Ne? Wir haben den neuen Menschen, der durch die Wiedergeburt entsteht, und den alten Menschen, den verlieren wir ja noch nicht. Und der gewinnt so oft in mir, vielleicht auch in euch, die Oberhand. Wir kämpfen mit unserer alten fleischlichen Natur. Jeder auf seine Art, aber im Grunde sind wir da leicht verführbar. Durch Stolz, Begierde, Neid, Habgier, Faulheit oder alles selber machen wollen. Und fallen da immer wieder rein. Deswegen ist so ein Gottesdienst ja auch wichtig, dass wir uns dran erinnern und wieder neu anfangen. Jesus gibt uns da Gelegenheit zu und das dürfen wir dankbar annehmen. Was hilft uns dabei, diesen alten Menschen abzulegen? Letztlich auch nur der Herr. Alles andere sind Krücken, die helfen uns ein Stück weit vielleicht oder bringen uns ein Stück weit weiter, wenn wir den ganz töten wollen. Also wenn wir den ganz ablegen wollen, geht das nur über den Herrn. Und das wird uns so unser ganzes Leben lang begleiten. Also die Entscheidung für Jesus fällen, Jesus ist mein Herr, und dann suchen, suchen, suchen. Er lässt sich finden. Es gibt so viel, was wir entscheiden, wenn wir was kaufen zum Beispiel. Dann überlegen wir, also ich denke, Dieter guckt genauso wie ich dann im Internet nach, welche Sachen gibt's, was kann man damit machen, welchen Nutzen haben wir dafür. Die anderen erkundigen sich vielleicht im Geschäft oder so. Wir checken die Möglichkeiten ab, wir wägen ab, brauche ich das, was muss ich bezahlen? Was habe ich davon? Und wenn wir es dann gekauft haben, dann hoffe ich, sind wir froh und nutzen das und können uns darüber freuen. Aber in vielen Fällen gibt es dann wieder was Neues und das Spiel geht wieder von vorne los. Und das, was vorher so interessant war, ebbt so ein bisschen ab, ist ja nicht mehr so interessant. Das sehen wir bei Kindern mit Spielzeug. Das ist bei Erwachsenen nicht anders. Und wir sind immer beschäftigt. In Matthäus steht ein Gleichnis, wie das ist, wenn wir das Reich Gottes entdecken. Die neue Welt Gottes ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Hier steht aber, du kriegst den Schatz oder den Acker mit dem Schatz für dein gesamtes Hab und Gut. Da haben wir wieder diese konsequente Entscheidung. Das ist alles. Was hast du denn? Ein Haus? Nehmen wir. Noch 4.000 Euro im Konto, nehmen wir auch. Auto, Computer, Couch, alles weg. Das ist schon radikal. Aber wenn Gott dein Leben dann erfüllt, deine Leere, das Loch, was du stopfen willst, dann ist das anders, als wenn du irgendwas im Internet kaufst. Dann ist das bleibend. Dann zieht der Friede Gottes in dich ein. Du gehst anders durch diese Welt. Ich meine, du darfst ja in deinem Haus weiter wohnen. Wenn ich das Gott zur Verfügung stelle, dann sagt er nicht, zieh aus und wir lassen das jetzt leer stehen. Der Widersacher möchte aber genau das, deine Entscheidung an der Stelle verhindern. Und deswegen beschäftigt er uns so mit vielen, vielen anderen Sachen. Was brauchen wir noch, um den alten Menschen abzulegen? Um ja, Jesus wirklich nachzufolgen? In dem Sinne, wie er das meint. Ich habe mir hier aufgeschrieben, du brauchst Gleichgesinnte. Ganz wichtig. Ich glaube, der Otto Buchholz war letzte Woche hier und er hat auch davon gesprochen, dass die Gemeinschaft an der Stelle wichtig ist, einen auch mal aufzufangen, mit anderen den gleichen Weg zu gehen. Leute, die dich begleiten, die dich unterstützen, gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle korrigieren und auch ermutigen. Menschen, denen du vertrauen kannst. Und wenn wir so als Gemeinde auch vorangehen, dann ist der Weg, Jesus nachzufolgen, das ist deine ganz persönliche Entscheidung. Das kann auch keiner für den anderen übernehmen, auch nicht der Ehepartner. Und ich habe es, glaube ich, hier schon mal gesagt, da kannst du den besten Pastor der Welt haben, der kann dir da nicht helfen. Das ist deine Entscheidung. Die musst du grundsätzlich treffen oder auch vielleicht wieder neu treffen. Warum? Damit dein Leben gelingt. Ich kann jedem ermutigen, das wieder zu machen. Heute wieder zu machen. Für sich. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir uns nicht miteinander vergleichen sollen. Jeder ist auf einem anderen Stand. Wisst ihr, die Jünger sind mit Jesus mal auf so eine Strecke gegangen und da hat Petrus Jesus gefragt, hör mal, Herr, was wird denn aus ihm? Und zeigt so auf Johannes. Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich meine, eindeutiger geht's doch nicht. Wir haben uns um uns zu kümmern, Jesus nachzufolgen. Und ob wir den Weg gemeinsam gehen, so als Gemeinde, da ist jeder von euch beteiligt. das liegt nicht nur am Pastor, das liegt nicht nur an der Gemeindeleitung. Nein, das liegt an jedem Einzelnen von uns. Denn was gehört dazu, wenn wir so ein Gemeindeumfeld schaffen wollen, in dem Wachstum möglich ist? Glaubenswachstum. Da fällt uns natürlich zuerst die Lehre ein. Klar, Lehre ist wichtig. Predigt, Bibelstunde, Hauskreise, Kleingruppen, Konferenzen, Seminare. Lehre ist wichtig, aber Lehre ist auch nicht alles. Das Miteinander, diese Weggefährten, die den gleichen Weg gehen, die Erfahrungen mit Jesus machen, der Austausch von diesen Erfahrungen, die Zeugnisse, die Hilfe untereinander, ist wichtig. Wir brauchen Väter und Mütter im Glauben, die ein offenes Ohr haben, die sehende Augen haben, spricht die Bibel davon, die also sehen, wenn irgendwas vielleicht nicht so stimmt, dann mal zuhören können und auch das vielleicht das richtige Wort dafür haben, die unterstützen. Wir benötigen echte Beziehungen, eine Offenheit, eine Ehrlichkeit untereinander. Freunde. Also echte Freunde. Ich nehme mal die 200 Facebook-Freunde raus. Ja, wie viele echte Freunde hast du denn? Ich kann drauf wetten, da kommst du mit einer Hand aus. Viele vielleicht mit drei Fingern. Also ich fände es schon klasse, wenn du einen echten Freund hast. Und das ist wichtig. Freunde, die das Recht haben, auch in dein Leben hineinzusprechen, die dir auf gut Deutsch mal in den Hintern treten können, ohne dass du dem böse bist. Wo eine Offenheit besteht, wo wir ganz viel voneinander wissen. Und das passiert nicht einfach so. Zu einem guten Gemeindeumfeld gehört auch ein positiver Geist. Ermutigung. Auch ein Thema, was mich beschäftigt. Vielleicht nehme ich das auch in irgendeinem Gottesdienst demnächst. In Sprüche 18 steht, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Mit den Worten, die du aussprichst, kannst du Leben spenden, kannst du aber auch Tod spenden. Ich meine, vielleicht jetzt nicht körperlich, aber geistig kannst du Menschen abtöten, indem du sie niedermachst. Und genauso umgekehrt, wenn du sie ermutigst, kannst du sie ja gut ins Leben bringen. Wenn die kleinen Kinder, die nehmen das alles so auf, je nachdem, wie die erzogen werden. Ich mag euch ermutigen, wenn ihr Kinder seht, Jugendliche, ermutigt die, Dinge zu tun, Träumen nachzugehen. Wir sind hier in Deutschland öfter diese Bedenkenträger. Wir halten das immer klein, halten den Ball flach. Ne? Wollen wir mal realistisch sein. Das Leben wird den Kindern das Realistische ganz schnell beibringen. Und probiert's aus. Wenn ihr Ermutigung sät, dann kriegt ihr das zurück. Was ihr sät, werdet ihr ernten. Zu einem gewissen Sinne gehört bei einer Gemeinde natürlich auch Leidenschaft dazu, sich auch da einzubringen und eine Bereitschaft dazu haben, sich da wirklich einzusetzen. Vielleicht wissend, dass man da auf irgendwas verzichtet, weil man irgendwas anderes machen kann, aber mit dem Wissen, ich weiß, wofür ich es mache. Und Gott segnet das. Und dieses Gemeindeumfeld, das können wir nicht machen. Also da kann man kein Programm aufstellen und sagen, wir bauen jetzt ein Gemeindeumfeld, wo wir super drin wachsen können. Das funktioniert nicht. Das macht Gott ganz alleine. Wenn jeder Einzelne von uns seine Entscheidung fällt, Jesus nachzufolgen, Jesus wieder neu nachzufolgen, dann wird das sichtbar werden. Das merken wir im Umgang miteinander. Dann wird im Umgang miteinander Jesus sichtbar. Das spürt man und das zieht auch an. Das ist eigentlich die beste Missionsarbeit, die wir tätigen können. Wenn einer noch nicht die Entscheidung für Jesus getroffen hat, dann ist es ja erstmalig. Dann darf ich dir oder dann darf man demjenigen zusprechen, das wird dein Leben verändern. Für immer. Und wer das noch nicht gemacht hat, der, ja, ich denke mal, der sollte sich einen Christen seines Vertrauens nehmen und dann vielleicht ein Übergabegebet sprechen, was dann im Ablauf halt ungefähr so aussieht, dass man Buße für sein Leben ohne Gott getan hat, dass man darum um Vergebung bittet und dass man Jesus als Herrn seines Lebens anerkennt, dass er Gottes Sohn ist und dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und wir nennen das an der Stelle halt ja Wiedergeburt. Da wird der neue Mensch geboren. Ein Kind Gottes entsteht und dann geht das eigentlich erst los. Ich denke, die meisten von uns haben das ja lange hinter sich. Und vielleicht wollt ihr mit mir heute neu durchstarten und das wieder neu festmachen. So die Vergebung und Gnade von Jesus in Anspruch nehmen. Weil er hat für uns, für unsere Sünden, Sünde heißt ja Zielverfehlung. Welches Ziel haben wir? Gemeinsame Zeit und Verbindung mit Gott zu haben. Und alles, was uns davon abhält, ist Sünde, Zielverfehlung. Er hat dafür bezahlt und das schmerzt ihn jetzt nicht mehr. Er gibt uns das gerne. Er vergibt uns gerne. Er schenkt gerne Gnade. Und wir dürfen das einfach so annehmen. Ich möchte mit uns noch beten. Ja, Herr Jesus, du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Und das ist gut so. Und ich danke dir dafür, dass du in unser Herz hineinschaust, dass du weißt, wie schnell wir beeinflussbar sind, wie schnell wir immer wieder in den alten Menschen hineinfallen. Dass Neid, Stolz und das selber machen wollen. Und ja, im Grunde ist es Rebellion gegen dich, wo wir dir nicht nachfolgen. Und wir bitten dich hier um Vergebung für die Dinge. Möchten uns neu auf dich einlassen. Wir legen dir das alles hin und nehmen deine Gnade dankbar an. Ich danke dir für deine Geduld mit uns. Denn du sagst, wir dürfen immer wieder kommen. 7x70 Mal dürfen wir kommen. Immer wieder. Sogar mit der gleichen Schuld. Lehre uns das zu begreifen und das auch dankbar anzunehmen. Wir wollen uns wieder neu und entschieden für dich entscheiden. Wir wollen das tun, was in unserer Macht steht, um dir nachzufolgen und ja, für den Rest deine Gnade einfach in Anspruch nehmen. Wir wollen aufstehen und weitergehen. Und ich danke dir, dass du uns dazu segnen möchtest. Ich danke dir, dass du uns ausbilden willst. Immer weiter. Wir möchten bereit sein für dein Reden und für Veränderung und dieses auch dankbar annehmen. Und so segne dich der Herr mit Disziplin vielleicht, die du brauchst, um Sachen zu verfolgen, um dran zu bleiben. Der Herr segne dich mit Erkenntnis, mit neuer Erkenntnis vielleicht. Mit Dingen, die du in der Bibel so noch nicht gesehen hast. Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat. Und er segne dich mit Freude. dass du ja in deinem Umfeld, auf der Arbeit, bei Bekannten, in der Familie, beim Einkaufen Freude erlebst. Du seist gesegnet mit sehenden Augen, mit offenen Ohren und mit einem redenden Mund, dass du immer die richtigen Worte findest, ja, auf das, was wichtig ist, hören kannst und ja auch Dinge bei deinem Nächsten siehst und liebend auf ihn zugehen kannst. Ich segne euch mit Erfahrungen, die ihr mit dem lebendigen Gott macht, auch finanziell und materiell, in den Dingen, die ihr benötigt. Ich danke dir, dass ja andere die Veränderung an uns, die an uns geschieht, die du an uns machst, sehen können, an uns beobachten können und dass sie dadurch neugierig werden. Amen.